Die Welt im Blick. Nachrichten auf der Höhe der Zeit. Dem Vampir von Düsseldorf entkommen. Dieser jungen Frau gelang es, dem Angriff des Serienmörders zu entgehen. Wird sie die Polizei auf die Spur des Monsters bringen? Auf die Spur des Mannes, der im letzten Dezember im Hofgarten dabei beobachtet wurde, wie er das Blut eines Schwanes trank. Hier sehen wir sie beim Verlassen des Polizeipräsidiums, gemeinsam mit dem Berliner Kriminalrat Ernst Genner. Und auch in der Reichshauptstadt geht ein Mörder um. Erneut wurde eine tote Schauspielerin gefunden, in einem verlassenen Stummfilmkino. Der stumme Tod. Die Hörspielserie zu Babylon Berlin. Nach dem Roman von Volker Kutscher. Bearbeitung Thomas Böhm und Benjamin Quarek. Komposition Verena Guido. Regie Benjamin Quarek. Vierte Folge. 6. und 7. März 1930. Seit 21 Jahren bei der Polizei. Und die Täter werden immer kränker. Vivien Frank lag in der Kinoorgel? Ja, Gräf. Das Teil ist riesengroß. Sie lag am Platz des Organisten. Wir müssen davon ausgehen, dass der Täter uns damit ein Zeichen geben wollte. So wie er die Leiche aufgebahrt hat. Und was für ein Zeichen? Keine Ahnung. Aber es gibt ein weiteres interessantes Detail. Ihre Stimmbänder sind herausgeschnitten. Sein Letztes an Güte und Menschenfreundlichkeit muss man hergeben, um das Widerwärtige im Zaum zu halten. Dr. Schwarz sagt, es gibt keine Anzeichen von Gewalt oder Gift lange. Die Verwesung ist ja auch schon stark vorangeschritten. Der Tod könnte also auch auf natürliche Weise eingetreten sein. Oder es war ein sehr raffinierter Mord. Bloß, warum hat der Täter sie in das Kino gebracht? Was meinen Sie, Herr Oberkommissar? Für mich sieht es so aus, als habe er sie gleichzeitig geliebt und gehasst. Sie wünschen? Ich möchte Herrn Oppenberg sprechen. Man hat mir gesagt, er sei hier zu Besuch. Bedauere die Herren speisen gerade. Kriminalpolizei. Sagen Sie Herrn Oppenberg bitte, es geht um Vivien Frank. Wenn Sie bitte im Vestibül warten wollen. Lassen Sie uns rausgehen. Ich setze mich wohl lieber. Ja. Sie ist tot? Sie wurde... Ach, das war Pillmann. Dieses Schwein, dieser Nazi. Herr Oppenberg, ich glaube, das geht zu weit. Die Nazis gehen zu weit. Ich bin Jude. Ich weiß, wovon ich spreche. Und Vivien war auch. Manfred, du Ärmster, was ist passiert? Herr Marquardt. Vivien ist tot. Nein, ein solches Talent. Alles war umsonst. Manfred, sag, dass das nicht wahr ist. Die Kamera rollt wieder. Sie belichtet Meter um Meter kostbaren Film. Ein unschätzbarer Wert für die Kunst. Je mehr Frauen sterben, desto wichtiger ist die Arbeit des geheimnisvollen Mannes. Desto präziser muss er vorgehen. Schrifttafel. Jeanette, schau nicht zu tief. Hier. Hier musst du den Blick halten. Nur dort fängt sich der Schein der Lampe in ihren Augen. Sie ist nicht in ihrer Rolle. Jede kleine Störung kann fatal sein, eine Szene zum Kippen bringen. Sie wirkt, als ob sie ihm etwas vorspielt. Es ist nicht echt genug. Doch der geheimnisvolle Mann beweist Geduld und Besonnenheit. Schrifttafel? Konzentrier dich, Jeanette. Sonst müssen wir es noch einmal drehen. Vivien Frank war wohl in der Tat kurz vor ihrem großen Durchbruch. Damit käme auch eine ihrer Konkurrentinnen in Frage. Entschuldigen Sie die Verspätung. Ich war bei Manfred Oppenberg, Vivien Franks Produzent. Ich habe ihn gebeten, die Leiche zu identifizieren. Er müsste gleich da sein. Ist das nicht der Mensch, den wir im Fall Winter schon befragt haben? Der ehemalige Arbeitgeber von Felix Campin? Der angeblich von nichts etwas weiß? Ganz richtig. Und mit dem machen Sie sich gemein? Was heißt gemein machen? Er steht unter Mordverdacht. Wie jeder Mensch im Umfeld von Vivien Frank. Ich habe ermittelt. Ohne meine Anweisung? Ein für alle Mal. Ich leite diese Abteilung. So, die Herren. das Fräulein Frank. Wenn Sie was brauchen, rühren Sie sich. Ja? Herr Oppenberg, ich muss Sie warnen. Es ist kein schöner Anblick. Machen Sie schon. Was sind das für Flecken? Sie hat sehr lange am Fundort gelegen. Man hat ihr die Stimmbänder herausgeschnitten. Wie bitte? Warum denn? Wer macht denn sowas? Hat man sie gefoltert? Oh Gott, da steckt Bellmann dahinter. Wie oft muss ich das noch sagen, bis mir jemand glaubt? Wie oft haben Sie es denn schon gesagt? Immer wieder. Genau wie ich immer wieder gesagt habe, dass Vivien entführt worden ist. Wenn Ihre verdammten Kollegen vom Vermisstendezernat mich ernst genommen hätten, dann würde sie vielleicht noch leben. Wie kommen Sie darauf, dass Frau Frank entführt wurde? Das haben private Ermittlungen ergeben. Warum haben Sie mir denn vorher davon nichts erzählt? Hä? Warum haben Sie privat ermitteln lassen? Weil Ihre Kollegen nichts herausgefunden haben. Oder Sie haben Ihre Geliebte überwachen lassen aus Eifersucht und haben das hier in Auftrag gegeben. Reden Sie keinen Unsinn. Welcher Teufel tut sowas? Einer Schauspielerin die Stimme nehmen. Wenn wir das wissen, haben wir den Mörder. Ich will nicht rumreden. Ihre Eigenheiten gefallen mir nicht. Aber sie gehören in meine Inspektion. Und wir müssen miteinander auskommen. Also werden wir das tun. Worauf wollen Sie hinaus? Ich bin bereit, guten Willen zu zeigen. Denn mit Missachtung fängt das übel an. Missachtung des anderen und so weiter. Aber dafür müssen Sie etwas tun. Und was? Zeigen Sie, dass Sie einer von uns sind. Arbeiten Sie nicht gegen die Kollegen. Spielen Sie mit offenen Karten. Ich verstehe. Gut. Hier, zwei Helle. Ja, hat recht. Prost, Rat. Wir werden wahrscheinlich keine Freunde werden. Aber gute Kollegen reicht völlig. Prost. Ah, das habe ich gebraucht nach dem Leichenschauhaus. Vielleicht hat dieser Privatermittler, von dem Oppenberg sprach, noch andere Erkenntnisse. Finden Sie ihn. Unbedingt. Mache ich. Es ist noch Mittagspause. Ich muss Herrn Dr. Borghausen kurz sprechen. Ich bin ein Freund von Frank Brenner. Der Doktor ist jetzt nicht zu sprechen. Sie riechen nach Alkohol. Hier entlang, sagen Sie? Danke. Das dürfen Sie nicht. Ich darf. Meine Marke. Kriminalpolizei. Hallo? Sie wurden mir nicht gemeldet. Kommissar Rath, Sie wissen, warum ich hier bin. Sie sind der Polizist, der Frank zusammengeschlagen hat. Und jetzt knöpfe ich mir den nächsten vor. Was wollen Sie? Wir beide wissen, dass das Attest, mit dem Sie Frank Brenner dienstuntauglich geschrieben haben, einer amtsärztlichen Untersuchung nicht standhalten wird. Sie dürfen es gar nicht kennen. Ich kenne es aber. Wollen Sie mir drohen? Ich will Sie nur vorm Gefängnis bewahren und vom Entzug Ihrer Approbation. Seien Sie froh, dass Frank auf ein Disziplinarverfahren gegen Sie verzichtet. Vielleicht bestehe ich auf das Verfahren, damit die Wahrheit ans Licht kommt und der Amtsarzt sich das einmal genau anschaut. Sie haben da so einen gewissen Ruf unter Kollegen. Sie haben doch überhaupt keine Ahnung. Doch, hab ich. Und ich helfe Ihnen jetzt mal aus der Patsche. Ach ja? Es könnte doch sein, dass Ihnen heute aufgefallen ist, dass Blankoatteste gestohlen wurden, die Ihre liebenswürdige Sprechstundenhilfe unterschrieben in der Schublade aufbewahrt. Eins oder mehrere, Ihre Sache. Aber spurlos verschwunden. Und? Sie gehen gleich zur Polizei und melden den Diebstahl. Mit einem Blick in den Patientenkalender können Sie sehen, wer in den letzten Tagen hier so alles in der Praxis war. Zufälligerweise in diesem Zeitraum auch ein Herr Brenner. Auf den müssen Sie nicht mal besonders hinweisen. Die Dinge nehmen einfach ihren Lauf. Dein Freund und Helfer. In der Not. Kommissar Böhm? Fräulein Ritter. Entschuldigen. Das freut mich aber, dass Sie meinen Vater nicht vergessen haben. Er war ein guter Mann. Sie wissen nicht, was mir das bedeutet, dass Sie das sagen. Ihr Vater wäre sicher sehr stolz darauf, dass Sie jetzt Ihr Studium abschließen. Als Erste in der Familie, hätte er gesagt. Na, jetzt aber genug. Sie wollen doch auch die erste Kommissarin Berlins werden. Da müssen Sie sich aber im Griff haben. Ich weiß. Danke. Dass Sie herkommen. Schon wieder zurück? Oberkommissar Böhm sagte, Sie seien zu Herrn Oppenberg. Der war nicht da. Entschuldigen Sie, aber er war doch da. Wie kommen Sie darauf, Lange? Er hat mich von seinem Büro aus angerufen, vor einer Stunde. Was wollte er? Fragen, wie wir jetzt weiter vorgehen. Sie haben ihm doch hoffentlich keine Auskünfte zu laufenden Ermittlungen gegeben. Das brauchte ich sicher nicht. Die bekommt er ja von Ihnen. Was meinen Sie damit? Er wusste Dinge, die er eigentlich nicht wissen kann. Was soll das heißen? Wenn Sie der private Ermittler sind, den wir eigentlich suchen, würde ich das dem Ermittlungsleiter sagen. Lange. Wollen Sie noch lange Kriminalassistent bleiben? Zum Glück ist es jetzt nicht mehr nötig. Vivien Frank ist gefunden und wir sollten uns auf die Suche nach ihrem Mörder konzentrieren. Bitte die Lippen schützen. Wolltest du nicht gestern mit Marquardt essen gehen? Hat kurzfristig abgesagt. Aber ist auch egal, ich habe für sowas gerade eh keinen Kopf. Was ist denn los? Ich habe Angst, Luisa. Ich kann nicht schlafen. Erst Betty, jetzt Vivien. Das hat doch nichts miteinander zu tun. Aber die Zeitungen sind voll davon heute. Hier, lies mal. Wieder eine tote Schauspielerin. Ist es Mord? Wer wird die nächste sein? Stillhalten, sonst verrutscht mir der Kajal. Und dann siehst du aus wie Nosferatu. Stimmt es, dass Bellmann ein Nazi ist? Heinrich, wenn schon. Irgendeine Weltanschauung muss der Mensch doch haben, hm? Er ist in jedem Fall ein herausragender Produzent. Glaubst du, er könnte vielleicht aus Rache an Oppenberg... Pass mal auf, Schätzchen. Ich gebe dir einen Rat von Betty. Nicht denken, spielen. Und was deine Sorge vom letzten Mal betrifft, ich habe drüber nachgedacht. Wenn du nicht singen kannst, egal. Nur schlechte Schauspieler müssen singen. Die guten kommen auch so runter. Liebes Gewitter, warum spürst du nicht, wie ich um dich zitter? Hab ich was verpasst? Oder du machst es wie die Riefenstahl. Die kann nicht ordentlich tanzen, deswegen muss sie auf Berge klettern. Eine weitere Rückblende. Schrifttafel. Woher kommt der Schmerz dieses Mannes? Er sitzt auf dem Bett, den Oberkörper entblößt, gebeugt, in sich gekehrt. Sie liegt hinter ihm. Sie legt ihre Hand auf seine Schulter. Die Hand in Großaufnahme. Er kann die Berührung nicht ertragen. Steht abrupt, wütend auf. Schnitt. Sie schlägt erschrocken die Decke vor ihren grazilen Körper. Er schüttelt verbittert den Kopf, geht im Zimmer hin und her, rauft sich die Haare. Sie will ihn besänftigen, wieder freundlich stimmen. Streicht das Laken neben sich glatt, lädt ihn ein, wieder ins Bett zu kommen. Schrifttafel. Das kann doch jedem mal passieren. Ich liebe dich so, wie du bist. Sie holt eine geheimnisvolle Frucht hervor. Eine Yang Tao. Sie hält sie vor sich auf der ausgestreckten Hand, lockt ihn damit. Sie lacht. Sie spielt ihm etwas vor. Das Lachen versetzt ihm einen schmerzhaften Stich. Wie von der Klinge eines Messers getroffen, zuckt er zusammen. Ihn überkommt rasende Wut. Er entreißt ihr die Frucht, dann packt er sie mit all seiner Kraft, wirft sie aus dem Bett. Sie prallt gegen den Nachttisch, verletzt sich. Blut. Er drängt sie aus dem Zimmer, mit all ihren Sachen, knallt in schmerzhafter Wut die Tür zu. Er schaltet das Licht aus und den Filmprojektor ein. Erschöpft sieht er sich Leben an. Inspektion A? Kommissar Rath? Krempin? Haben Sie sich die Sache überlegt? Ich muss Sie sprechen. Warum mich? Weil Sie der Einzige sind, der mich nicht für Betty Winters Mörder hält, wie mir zu Ohren gekommen ist. Ich will Ihnen erklären, was genau sich am Tag von Bettys Tod im Atelier abgespielt hat. Legen Sie los. Nee, nicht am Telefon. Wo sonst? Auf dem Funkturm. Verstehe. Da sehen Sie sofort, ob ich mit einer Hundertschaft anrücke. Ja, richtig. Ich will mit Ihnen allein sprechen. Ich würde aber noch jemanden mitbringen. Wen denn? Einen befreundeten Journalisten. Berthold Weinert. Warum? Weil Sie sonst gegen die öffentliche Meinung nicht ankommen. Und ich auch nicht. Auf ihn ist Verlass und er braucht Geld. Er sorgt dafür, dass Ihre Version der Ereignisse veröffentlicht wird. Gut. Morgen Mittag um 1. Ach, Charlie. Fantastisch. Es ist 5 Uhr morgens. Wer zur Hölle ist da? Verdammt, Kate, ich dachte, ich bin dich los. Nein, vergiss es! Immer noch der alte Heißsporn? Herr Marlowe? Wollen Sie mich nicht reinbitten? Was wollen Sie? Ach, ich war gerade auf dem Nachhauseweg und da bin ich hier vorbeigekommen. Und weil mein Fahrer den Weg ja so gut kennt... Kennt er den? Wie sagte ich noch? Es soll Ihr Schaden nicht sein. Sind meine 5000 denn gut angekommen? Und wenn nicht? Ach, wenn ich richtig informiert bin, haben Sie sich einen amerikanischen Sportwagen zugelegt. Sie hätten mal lieber in die deutsche Automobilindustrie investieren sollen. Wer informiert Sie denn? Dieselben Leute, die mir zugetragen haben, dass Sie gerade das Filmgeschäft aufmischen. Haben Sie da auch Ihre Finger drin? Der Sprechfilm ist eine interessante Investition. In wen investieren Sie denn? Bellmann oder Oppenberg? Zu wem würden Sie mir raten? Dazu bräuchte ich Informationen. Worüber? Vivien Frank ist entführt und vor ihrem Tod verstümmelt worden. Ihr wurden die Stimmbänder herausgeschnitten. Und der Täter hatte den Schlüssel zum Luxor-Kino, in dem die Leiche gefunden wurde. Schlüsselmacher gibt's viele. Aber die Sache mit den Stimmbändern klingt speziell. Ich werde mich mal umhören. Ihnen zuliebe. Wann kann ich Sie anrufen? Beehren Sie mich doch mal wieder im Plaza. Morgen Abend? Da bin ich bereits verabredet. Na, dann kommen Sie doch in Begleitung. Sie kriegen eine exklusive Loge. Dann können Sie ein bisschen auftrumpfen, selbst ohne Geld. Wir sind viel zu früh dran. So können wir schon mal die Umgebung in Augenschein nehmen, uns ein bisschen unterhalten. Und ich brauche einen Schnaps, bevor ich auf die Aussichtsplattform hochsteige. Da bin ich dabei. Hast du für mich schon was rausgekriegt wegen dieser Filmnachrichten? Die Sache läuft, wenn die Sache hier gut läuft. Sind wir eigentlich Freunde oder Geschäftspartner? Freunde, die gerne mal Geschäfte machen. Ah, verstehe. Und wie läuft die Sache hier gleich mit Campin? Wir gehen rauf auf die Plattform und hören ihm zu. Und dann nimmst du ihn fest? Dann schreibst du einen Artikel, der den wirklichen Mörder aufscheuchen wird. Hättest du dich schon um die Kontakte gekümmert, hätten wir das vielleicht sogar schon über die Leinwand machen können. Triumph der Fahndung übers Kino, oder was? Deine Fantasie möchte ich... Das? Jemand ist aufs Glasdach gestürzt. Oh Gott, da oben! Er rutscht! Kommt doch jemand zu Hilfe! Er kann sich nicht halten! Er schubst ab! Wir müssen runter. Der Aufzug ist nicht da. Die Treppe, los! Komm! Du nichts. Das ist Krepin. Dann den Tatort absperren. Jag die Leute weg, was weiß ich. Tatort, hör mir jetzt genau zu. Niemand darf mich hier sehen. Ich bin offiziell nicht hier. Schon wieder einer deiner Alleingänge. Wir sind zu zweit, vergiss das nicht. Ja, zwei Blöde. Warum? Einer von uns hätte oben bleiben müssen, falls da noch jemand ist, der mit Campins Tod zu tun hatte. Verdammt, das stimmt. Ich gehe wieder rauf. Und kein Wort zu niemandem, dass ich hier war. Da oben wurde er gestoßen. Mann, ist das hoch. Niemand zu sehen. So ein Mist. So ein Glück. Was ist denn so komisch? Unser neuer Polizeizeichner. Ist ein Witzbold. Im Fall Frank hatten wir ihn ja auch bemüht. Das Bild, das du deiner Mutter ins Schlafzimmer hängen wolltest? Ja. Und jetzt schau dir das mal an. Wer soll das sein? Der Unbekannte, der heute Mittag nach Krempins Tod den Fahrstuhl des Fernsehturms benutzt hat und nach oben gefahren ist. Der Liftboy hat ihn noch gesehen und hat ihn unserem Zeichner beschrieben. Der sieht ja aus wie... wie Kommissar Art. Der Mann zeichnet den ganzen Tag nur Leute, die er hier schon mal gesehen hat. Dann nächstes Mal bin ich dran. Ja, oder die Voss. Ich hab auch was Lustiges. Wir haben ein Toupet unterm Funkturm gefunden. Ekelhaft. Das sieht ja aus wie eine tote Ratte. Ja, sowas kannst nur du finden, Brenner. Boah. Kommen Sie doch mal bitte. Die haben eindeutig zu viel Spaß. Irgendwelche Nachrichten für mich, Frau Voss? Das Vermissten-Dezernat hat angerufen. Es wurde wieder eine Schauspielerin gemeldet. Wann? Wer? Sie heißt Jeanette Fastré. Ist seit 2 Tagen nicht mehr nach Hause gekommen. Wer hat das gemeldet? Ein Nachbar. Na, weil in ihrer Wohnung die ganze Zeit ein Hund bellt. Geben Sie sofort Anweisung an die Schutzpolizei. Kontrollgang in allen stillgelegten Kinos in Berlin. Müsste diese Anweisung nicht von Oberkommissar Böhm kommen? Der hat mit dem Fall von heute Mittag genug zu tun. Ich nehme das auf meine Kappe. Können Sie das? Machen Sie bitte einfach, Frau Voss. Dringender Anfangsverdacht. Ich muss jetzt los. Der Duft der großen, weiten Welt. Jetzt gibt es nichts, was dich noch hält. Willkommen in Berlin! Herrlich düsteres Viertel, Kommissar Rath. Gleich wird's lichter. Neonlichter. Das Plaza. Wie schön. Suchst du irgendwen? Nein. Die Kassen. Hier. Guten Abend. 2 Karten auf Rat. Ach ja, ich weiß Bescheid. Ihre Loge. Ihr bitte. Loge? Natürlich. Mir ist ganz schwindelig. Kommt das vom Küssen oder vom Champagner? Von der Mischung. Charlie, ich hab dich vermisst. Ich dich auch. Aber ich weiß nicht, ob das gut ist, was wir hier machen. Es fühlt sich sehr gut an. Dann lass uns weitermachen. So, ihr Lieben, noch ein bisschen was zum Nachdenken für die Pause. Leben besteht ja nicht nur aus Saufen, hm? Ach, Berlin, die Stadt, wo uns die Sonne schien, die Stadt, wo unser Glück einst wohnte, vor Jahren, als noch die Liebe lohnte. Ach, Berlin, du kanntest jeden Green. Doch all die Töne sind verflogen vor Jahren, das Lied hat uns betrogen. Mit blauen Augen hast du mich einst angesehen und hast gesagt, du würdest immer zu mir stehen. Doch dann hast du das Bündel und den Schuh geschnürt und du gingst den Weg, der in die Kälte führt. Ach, Berlin, du kanntest jeden Evergreen, doch all die Töne sind verflogen vor Jahren, das Lied hat uns betrogen. Ach, Berlin. Ach Mist, Pause. Ich schau mal nach der Kellnerin. Die hat uns ja sträflich vernachlässigt. Ah, für mich sah es so aus, als hättest du ihr diskret signalisiert, dass wir nicht gestört werden wollen. Jetzt wollen wir aber wieder gestört werden. Auch gerne mit etwas zu essen. Wenn Sie mir bitte folgen wollen. Herr Marlow wartet bereits auf Sie. Danke. Können Sie in der Zwischenzeit vielleicht... Ist schon in der Küche bestellt. Da wären wir. Ich habe gehört, Sie und Fräulein Ritter amüsieren sich bestens. Ja, danke. Konnten Sie etwas herausfinden? Vor 2 Jahren wurde tatsächlich eine Schauspielerin im Auftrag der Konkurrenz entführt. Und danach war sie für den Film nicht mehr zu gebrauchen. Ein nervliches Wrack. Außerdem mit einem Messer verunziert. So ein paar kleine Schnitte mitten durchs Gesicht. Nicht an den Stimmbändern? Nein, das hat aber auch gar nichts mit ihrem Fall zu tun. Hat damals einen Mordsaufstand unter den Ringverein gegeben. Verstoß gegen den Ehrenkodex. Aber wenn es einer von denen gewesen wäre, könnten Sie ihn jetzt hübsch verschnürt mit zum Alex nehmen. Das wäre nicht gegangen. Ich bin privat hier. Das ist ja auch ein privates Gespräch hier. Und hoffentlich das letzte. Ich würde Sie bitten, mich nie wieder aufzusuchen. Herr Rath, unsere Beziehung hat doch ein viel festeres Fundament als eine flüchtige Bekanntschaft. Um nicht zu sagen, eines aus Beton. Ich kann Ihnen nicht folgen. Da muss ich wohl mal ein bisschen deutlicher werden. Nachdem Sie mich hier vor einem Jahr besucht haben, haben Sie auf dem Rückweg Josef Wilczek erschossen und dann versucht, seine Leiche im Fundament eines Hauses verschwinden zu lassen. Hat ja wohl nicht ganz geklappt. Der Fall ist abgeschlossen. Ich hatte damit nichts zu tun. Natürlich nicht. Wir wissen doch beide, dass das nicht stimmt. Und dabei belassen wir es für heute. Ich wünsche Ihnen einen sinnfrohen Abend, Herr Rath. Und lassen Sie sich den Beluga-Kaviar schmecken, falls Ihnen Fräulein Ritter noch was übrig gelassen hat. Sie soll ja einen großen Appetit haben. Gute Nacht, Herr Achtermann. Dieses Wochenende wieder nach Löwenberg? Gute Nacht, Herr Oberkommissar. Ja, ja, ins Paradies. Es war wieder spät geworden, was? Hält Ihre Frau denn so lange das Essen warm? Nein, die hat ihren Bridgeabend. Na dann mal schöne Grüße an die Frau Gemahlin. Vielen Dank. Neun Uhr. Die einzige Zeit, in der Alex zu ertragen ist. Die Provinzler sind in den Kabaretts und Kinos. Die Taschendiebe warten, bis die zu Ende sind. Und dann beginnt die Jagd wieder. Gott gab uns, damit sich die Welt nicht in Tränen auflöst, ein schlechtes Gedächtnis. Kamerad, eine Mark für einen versehrten Soldaten. Waren Sie denn im Badehaus? Entschuldigung? Damit haben Sie dann ja wohl meinen Beitrag schon erhalten. Entschuldigung. Henrique, bist du schon da? Leere, vermählt mit Zugluft. Gewisse Lebensabende. Erstmal einen doppelten Holzkampf. Ja, bitte. Gräf hier. Es gibt eine neue Leiche. Identifiziert? Wahrscheinlich die Fastre. Wo? Im Kosmos, in Weißensee. Was ist das? Ein leerstehendes Kino. Genau wie Kommissar Rath vorausgesagt hat. Der Stumme tobt. Die Hörspielserie zu Babylon Berlin in 6 Folgen. Nach dem Roman von Volker Kutscher. Bearbeitung Thomas Böhm und Benjamin Quabeck. Folge 4 mit Rainer Schöne als Marlow, Malte Arkona als Viktor Meissner, Ole Lagerpusch als Gerion Rath, Alice Dwyer als Charlie Ritter, Rudolf Kowalski als Oberkommissar Böhm, als Gast Uwe Ochsenknecht als Manfred Oppenberg. In weiteren Rollen Kilian Land, Ralf Drechsler, Jonas Beck, Michael Witte, Judith Wolf und viele andere. Komposition Verena Guido. Es spielten das WDR-Funkhausorchester und viele andere. Gesang Annika Mauer. Technische Realisation Jürgen Glosemeier und Barbara Göbel. Regieassistenz Luzi Kurt und Valentina Cilachmetovic. Regie Benjamin Quabeck. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks mit Radio Bremen und Rundfunk Berlin-Brandenburg für die ARD-Hörspielprogramme und Deutschlandradio 2020. Dramaturgie Thomas Leutzbach und Holger Rink.